Sechstens, die Ergänzung. Dieses Protokoll sollte aber 1,5 Jahre später eine Ergänzung erfahren. Obwohl inzwischen die Krebshäuser von Vilsbiburg erhebliches Aufsehen erregt hatten, obwohl manch ängstliches Gemüt den völlig überflüssigen Schwur geleistet haben mochte, nie in Vilsbiburg zu nächtigen, konnte Herr Freiherr von Pohl eine wertvolle Nachprüfung seines ersten Experimentes vornehmen. Anhand der 1929 angefertigten Karte der krebsgefährlichen Untergrundströme bzw. deren Ausstrahlungen wurden am 11. August 1930 unter der Assistenz des derzeitigen ersten Bürgermeisters Schöcks auch die in den dazwischenliegenden 1,5 Jahren neu erfolgten Krebssterbefälle daraufhin untersucht, ob sie auf den Linien der Pohlschen Karten lägen. Auch hierüber entstand ein amtlicher Kontrollbericht. Dass dies amtliche Protokoll vom 20. Januar 1929 über die Krebsforschungen des Freiherr von Pohl von Dachau zurzeit in Vilsbiburg kann wie folgt ergänzt werden. Der Bezirksarzt, Herr Obermedizinalrat Dr. Bernhuber in Vilsbiburg, hat eine amtliche Liste über die in der Zeit vom 1. Januar 1929 bis 30. Juni 1930 erfolgten Todesfälle an Krebskrankheiten in der Stadt Vilsbiburg aufgestellt. Die Liste weist 11 Namen auf, von denen bei der heutigen Prüfung ein Fall ausscheiden musste, da die Wohnung des Betreffenden nicht auf der Karte 1:1000 lag. Die Prüfung der vorgenannten 10 Fälle mit der im Januar 1929 von Freiherr von Pohl gezeichneten Karte der Untergrundströme von Vilsbiburg hat ergeben, dass sämtliche 10 Todesfälle genau auf solchen Untergrundströmen erfolgt sind. Vilsbiburg, 11. August 1930, Stadtrat Vilsbiburg, Stempel gezeichnet Schöcks, erster Bürgermeister. Siebentens. Ärzte tun mit. Dieser Expedition folgten noch andere zur Erforschung von Krebsheimstätten, wenn sie auch aus finanziellen Gründen sich auf kleinere Gebiete beschränken mussten. Allmählich wurden ihre Ergebnisse auch von der Schulmedizin beachtet. Ärzte stellten sich ein, ließen sich als Routengänger ausbilden, ja sogar Krankenhausvorstände beschäftigten sich mit der Pohlschen Theorie und ihren vielfältigen Belegen. Verschiedene Ärzte gingen dazu über, ihren Patienten das einfachste und billigste Rezept zu verordnen, das in der Umstellung ihrer Betten bestand. Einer der ersten war wiederum Dr. Bloß, der gleichfalls mit Hilfe eines durch Baron Pohl ausgebildeten Routengängers zu der Feststellung kam, dass sämtliche in seiner Behandlung befindlichen Krebskranke über starken Strömungen oder gar auf einer Kreuzung lagen. Einer in Karlsruhe dahinsiechenden Frau, die bereits 6 Jahre lang schwer krank an das Bett gefesselt war, wurde nach Umstellung ihres Bettes in ein strahlenfreies Zimmer Heilung verschafft. Das Tempo ihrer Genesung war überraschend. Als der Arzt diese Frau 9 Tage nach der Umstellung ihres Schmerzenslagers besuchte, fand er sie am Waschfass bei der großen Wäsche. Alle Schmerzen waren verschwunden. Achtens. Beim Zauberer von Dachau. Das Arbeitszimmer des Freiherr von Pohl ist inzwischen zu einer Zentrale der Krebsforschung geworden. Aus allen Teilen Deutschlands meldeten sich Interessenten und Gläubige. Von fern und nah wandten sich Routengänger an den Forscher, die nach seinen Anleitungen zu ähnlichen Beobachtungen und Resultaten kamen. Eine Kartothek entstand, in der sich wertvolles Material ansammelt. In Hunderten von Berichten werden die einzelnen Krankheitsfälle, ihre Entstehung, ihr Verlauf und ihre Heilung nach der Endstrahlung, die zumeist in der Umstellung der Betten besteht, jedermann verständlich geschildert. Freiherr von Pohl hat uns entgegenkommenderweise Einblick in diese Kartothek gewährt. Da ist es besonders die Gräfin von der Schulenburg, die bis vor kurzem in Weimar lebte, eine seit langem bewährte Routengängerin, die im Verein mit Ärzten das Dachauer Forschungswerk bereichert. Neuntens. Heilungen. Wir wünschten, alle Krankenblätter wären so einfach und in ihrem Ergebnis so positiv wie die der Gräfin von Schulenburg. Nur ein Beispiel unter vielen sei hier angeführt. Bei einem in Weimar lebenden Patienten lautete die hausärztliche Diagnose hochgradige Nervosität, nervöses Magenleiden, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, besonders am Morgen. Am 28.10.1930 wird festgestellt, dass das Bett des Patienten den sehr starken Ausstrahlungen einer Kreuzung starker Untergrundströme ausgesetzt ist. Der Zustand des Patienten hat sich inzwischen derart verschlimmert, dass er in eine Anstalt gebracht werden soll. Am 2.11.1930 wird sein Bett vom Zimmer A nach Zimmer D umgestellt. Schon in der ersten Nacht schläft der Patient 8 Stunden durch. Am 1.12.1930 kann berichtet werden, dass der Patient nachts andauernd gut schläft, ohne Kopfschmerzen aufwacht. Seine Nervosität ist verschwunden, er kann seine Arbeit, die ihn voll in Anspruch nimmt, ohne Beschwerden verrichten, die völlige Genesung ist eingetreten. Noch frappierender ist der Fall eines höheren Eisenbahnbeamten in der Nähe Münchens, dessen Dienstwohnung wie verhext war. Schon seine beiden Vorgänger, die dasselbe Zimmer als Schlafzimmer benutzten, erkrankten darin an schwerem Rheumatismus und anderen Leiden, sodass sie wegen Arbeitsunfähigkeit vorzeitig pensioniert werden mussten. Der letzte dieser beiden, der verzogen war, war bereits nach einigen Wochen von seinen Leiden befreit. Er wurde vollkommen gesund. Der jetzige Inhaber der Dienstwohnung erkrankte dort mit seiner Frau und seinem Sohne an schwerem Rheumatismus und Rückenschmerzen. Nur die beiden Töchter blieben gesund. Eine Untersuchung der Wohnung ergab, dass die Eltern und der Sohn schwer bestrahlt schliefen, während die Betten der Töchter strahlenfrei standen. Die Umstellung der elterlichen Betten in ein strahlenfreies Zimmer und der Liegestand des Sohnes auf eine andere Seite des Zimmers, wo es strahlenfrei stand, hatte den Erfolg, dass alle drei bereits knapp nach einer Woche vollkommen genesen waren. Zehntens, Entstrahlung. Fast noch häufiger als um Hilfe für Kranke und Bedrängte wird Herr von Pohl von Landwirten um seinen Beistand angegangen, deren Ställe unter schweren Bestrahlungen leiden. Die Erfolge, die er auf diesen Gebieten zu verzeichnen hat, haben sich weit und breit herumgesprochen. Da ist es dann Herrn von Pohl eines Tages passiert, dass ihn zwei niederbayerische Bauern, deren Viehbestand seit Jahren unter schwersten Sichtungserscheinungen litten, um Hilfe angingen. Aber sie wollten zuvor etwas garantiert haben. Erst dann sollte der Helfer ans Werk gehen, wenn er dafür die Bürgschaft übernahm, dass seine Abhilfe nicht einem Dritten, der in unmittelbarer Nachbarschaft sein Anwesen hat, zugute käme. Nur dann wollten die biederen Bauern sich auf die Entstrahlung einlassen, wenn der Nachbar, mit dem sie seit Jahren heftig verfeindet waren, von der Entstrahlung nicht profitieren würde. Die Umstellung von Betten auf einen strahlungsfreien Platz oder die Umgruppierung von Haustieren lässt sich in den meisten Fällen ohne Kosten oder besondere Mühe durchführen. Allerdings gibt es auch Häuser, in denen kein strahlenfreies Fleckchen zu finden ist. In solchen unglücklichen Bauten oder Anwesen könnte man nur durch Isolierung der Betten mit einer strahlenundurchlässigen Masse Abhilfe schaffen, noch besser aber durch die Entstrahlung ganzer Häuser. Freiherr von Pohl ist auch darin nicht müßig geblieben, seine jahrelangen Experimente haben nach seiner Angabe zur Herstellung einer Entstrahlungsanlage geführt, die bereits durch sogenanntes Prinzipienpatent geschützt ist. Diese Entstrahlungsanlage ist aus der Überlegung entstanden, dass die Erdstrahlen sich im Untergrund der Erde in gute elektrische Leiter beugen müssen, weil man sonst überall auf der Erdoberfläche Ausstrahlungen finden würde, nicht nur über guten Leitern des Untergrundes. Diese Spekulation soll sich als richtig erwiesen haben, denn mit dem bisher größten Entstrahlungsapparat, der im Keller der Villa des Herrn von Pohl eingebaut ist, wird ein Gebiet von rund 5,5 Quadratkilometern vollkommen strahlenfrei gemacht. Das heißt mit anderen Worten, auf diesem ganzen Gebiete reagiert die Wünschelrute nicht mehr.